Ja, das war's sollst du. Und jetzt geht's weiter mit Klingding, der Sendung für aktuelle Musik. Heute mit dem Blurred Edges Feature. Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg, wird wieder stattfinden dieses Jahr. Und zwar vom 31. Mai bis 16. Juni 2024. Diesmal mit 72 Veranstaltungen, so viel gab es noch nie in der 19-jährigen Geschichte von Blurred Edges. Konzerte, Performances, Musiktheater, Lectures, Multimedia-Performances und Klangkonzerte, 2 Wochen lang. Und das Konzept von Blurred Edges ist gleich geblieben, wie jedes Jahr: radikale Selbstbestimmung. Das heißt, alle Kulturschaffenden in Hamburg, die mit experimenteller Musik im weitesten Sinn zu tun haben, konnten eine Veranstaltung mit lokalen und internationalen Gästen vorschlagen. Daraus ist entstanden ein Kaleidoskop aus Komposition, freier und Konzeptimprovisation, Klanginstallation und Performances. Monomedial oder multimedial, solo oder den größeren Ensembles, zusammengekommen für den Anlass oder schon lange zusammenarbeitenden. Das Publikum kann durch die 2 Wochen streifen, durch die verschiedenen Orte der Hamburger freien Musikszene und gleichzeitig verschiedene Orte neu kennenlernen. Galerien und Kunsträume, Theater und Clubs, Kirchen, Kinos und Bibliotheken, bekannte und weniger bekannte. Also 37 Orte sind es dieses Jahr und 17 Tage dauert das Festival. Auch dieses Jahr wird es wieder einen Festivalpass geben, mit dem alle Veranstaltungen zum Vorzugspreis von 50 Euro besucht werden können. Gekauft werden kann der Festivalpass in der Hanseplatte Neuer Kamp 32, sicher den meisten bekannt, bei der Feldstraße. Und sonst können Tickets an der Abendkasse, an den verschiedenen Abendkassen erworben werden. Es ist auch so, dass viele Konzerte kostenfrei sind oder per Spende besucht werden können. Informationen über die Veranstaltung gibt es natürlich jetzt schon im Netz. Und zwar unter www.blurrededges.de oder auf der Webseite www.vamh.de. Ja, Blurred Edges ist das Thema der heutigen Klingding-Sendung. Und vor circa 2 Wochen hatte ich über die Clusterliste, das ist eine Liste, so eine Newsletter-Liste, E-Mail-Liste des VMH, des Verbands für aktuelle Musik Hamburg, angefragt, wer Lust hat, Tracks zu schicken, Aufnahmen, Demos und was auch immer an musikalisch Hörbarem für diese Sendung als Ankündigung für das Blurred Edges Festival, kann mir das zuschicken. Es kam sehr viel rein. Einiges werde ich in der nächsten Sendung von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93.0, 101,4 im Kabel oder als Webstream empfangbar unter www.fsk-hh.org oder bei DAB+. Für heute ausgewählt hatte ich dann auch noch 3 Studiogäste, die Sie angekündigt haben. Das ist Trinidad Martinez, die jetzt gerade schon neben mir sitzt. Hallo. Hallo. Und wir werden gleich ins Gespräch kommen über ihr Projekt Crowd, das sie zusammen mit, das wird sie ja gleich erzählen. Ich sage kurz den Termin, das ist, ihre Veranstaltung ist am Dienstag, den 4.6. um 18 Uhr, beginnt der Abend im Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 12. Etwas später, ich denke so viertel vor elf, kommt Gisbert Watti, der bringt eigene Aufnahmen mit. Einige hatte ich auch schon von ihm bekommen. Und wir sprechen über sein Projekt Shut Up and Play, Yeah Guitar or Maybe Some Flute. Zusammen mit Luciano Tristaino, Flöten, wird Gisbert Watti, Gitarre spielt er, aktuelle Kompositionen präsentieren am Sonntag, den 16.06. 16 Uhr, ab 16 Uhr im Künstlerhaus Faktor. Ebenfalls im Künstlerhaus Faktor werden Rolf Bader und Simon Linke eine Performance als sono-mathematische Impulsarchitekten machen, als Teil des H7-Clubs. Der H7-Club dieses Jahr wieder bei Blurred Edges am Samstag, den 15.06. 20 Uhr, ab 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor ebenfalls. zwischen den Interviews, Gesprächen und Informationen über das Festival und die Konzerte werde ich verschiedene Tracks einspielen, zu denen dann später. Jetzt freue ich mich, dass Trinidad Martinez den Weg gefunden hat in das FSK-Studio und hallo erstmal. Und ja. Hallo. Du hast vor, eine Veranstaltung zu machen. Du machst sie nicht allein. Vielleicht können wir erst mal sprechen, wie die Auswahl zustande gekommen ist und wie so der Ablauf und sozusagen die Gestalt oder die Form des Projekts ist, dass du beabsichtigst, am 4.6. im Kölibri zu machen. Auftritt heißt, oder Performance heißt Crowd. Und und wir sind eine Gruppe von Musikern und Tänzern, die wir uns schon ein bisschen kennen. Wir sind drei Tänzer, Ingo Reulicke, Teresa Hoffmann und ich. Wir kennen uns schon viele Jahre, vor allem Ingo Reulicke über 10 Jahre, über 15 Jahre. Und dann andere Musiker, die auch ich super wahnsinnig finde. Chad Popple und Mark Pira und dritte Person, sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt. Stefanie Alf. Ah ja, und Stefanie Alf, ganz tolle Geigespielerin. Genau. So ist ein Sextett. Obwohl eigentlich wir haben noch 2 Musiker, die oft bei Crowd mitspielen, die auch im Blurred Edges Festival spielen. Leonid Karlamov und Felix Meyer. Das ist ein bisschen so unsere Ensemble. Und wir haben auch einen Fotograf, Christian Barsch. Ich erwähne alle diese Leute, weil ich die so cool finde, weil ich die so mag. Und auch ein Videokünstler, Roberto Duarte, der sich viel mit Tänzer seit Jahren arbeitet in Berlin. Und dann eine super Managerin, die auch versucht, dass wir ein bisschen Geld bekommen, dass wir ordentlich so ein bisschen Geld kriegen. Also die sind jetzt alle beteiligt an dem Projekt? In dem Projekt Crowd, das ist diese Ensemble. Für diesen Auftritt beim Blurred Ages sind ein paar Leute nicht dabei, aber das ist so ein bisschen die Ensemble, die wir sind. Und ihr wollt ja erstmal laut eures Textes, der auch im Programmheft, das bald erscheinen wird, das Programmheft zu Blurred Edges mit den täglichen Veranstaltungshinweisen und kleinen Informationen, mal mehr, mal weniger. Laut diesem Heft habt ihr vor, mit einem Essen zu beginnen. Ja, wir machen diese Auftritte in Kölibri. Das ist ein Kulturzentrum in St. Pauli, Hein-Köllisch-Platz. Die ich auch bestimmt viele Leute kennen und die ich super sympathisch finde. Und das ist ein bisschen auch das Konzept von Crowd, so ein bisschen in Orte auftreten, wo vielleicht nicht so gewöhnlich ist, Theater zu zeigen oder Tanz zu zeigen oder Musik zu zeigen und ein neues Publikum so zu gewinnen, so eine bisschen platt gesagt, so gemischte Publikum von theaterinteressierte Leute mit vielleicht weniger interessierte Leute, so Nachbarn und und Leute, die vor Ort sind. Ja, du hattest mir ja als Möglichkeit daraus Musik rauszuziehen, so ein Videobeispiel geschickt vom letzten Jahr, glaube ich, war das, ne? Ja. Und das fände ich ganz interessant, weil das war ja auch so ein ebenartiger Raum. Ihr wart auf keiner Bühne, sondern praktisch auf der gleichen Ebene wie das Publikum. Und es macht ja auch so den Eindruck, als wäre das Publikum jetzt nicht gerade so ganz vertraut mit dieser Form von Improvisation, sowohl Tanz als auch musikalischer Improvisation. Und irgendwie habt ihr aber doch so eine gewisse Magie herstellen können, dass vielleicht diese irritierenden Momente nicht so groß wurden, dass jetzt Leute dann vielleicht lieber gehen wollten, sondern dass sie dann... Kann auch passieren. Kann auch passieren, ist auch okay. Natürlich. Ja. Aber dass die meisten doch irgendwie dann geblieben sind und sich ja. das angeguckt haben. Ja, wir hatten eine sehr schöne Gruppe letztes Jahr. Wir waren in Wandsbek Schloss, auch ein Kulturzentrum. Und wir haben eine Gruppe von Leuten aus Afghanistan, Syrien eingeladen, die nicht so lange in Deutschland sind. Und wir haben aktiv die eingeladen, sogar abgeholt und gesagt, ja, bitte kommt zu unserem Auftritt. Und wir hatten diese tolle Gruppe gemischt mit Nachbarn von Wandsbek, mit Leuten, die Blue Ridge Edges besuchen wollten. Und wir hatten zwei richtig warme, herzliche Auftritte, also so habe ich mindestens das wahrgenommen. Und auch Kinder sogar, was für mich ein bisschen neu ist, dass auch Kinder zugucken und die waren auch voll dabei, die hatten sogar in einem Auftritt ein bisschen mitgemacht, die haben sich so mit die Bewegung eine gewisse Empathie empfunden, haben sich angefangen zu bewegen und dann haben wir die auch integriert. Also das war schon, ja. Okay. Und was ich auch ganz interessant fand, dass das, also ihr praktisch in dem gleichen, auf der gleichen Ebene sowieso, aber auch im gleichen Raum und auch fast schon Beziehungen aufnehmt zu den Musikerinnen und Musikern, die natürlich ein bisschen mehr mit ihrem Instrument beschäftigt sind als ihr. Euer Thema ist ja praktisch die Körperlichkeit und die Ausdrucksmöglichkeiten, die damit verbunden sind. Und dass das praktisch so gar nicht so unbedingt gleich erkennbar war, wer ist jetzt eigentlich ein Musiker oder wer ist jetzt die Tänzer oder natürlich nach einiger Zeit schon. Man sieht ja auch, dass ihr eine gewisse, ich würde jetzt nicht sagen Technik, aber ja, schon ein bisschen Form habt. Also du machst ja auch schon ziemlich lang mit Ingo Reulicke zusammen. Und ich weiß nicht, ob es da einen Begriff gibt dafür, für diese Form des Tanzes oder ob das so eine ganz eigene, individuelle Entwicklung ist. Würde ich das nicht sagen, weil wir lernen von anderen Künstlern, ja, genau. Aber ja, würde ich schon sagen, ortsspezifische Arbeit ist schon sehr wichtig, dass wir uns auf der Raum beziehen und was in den Raum gibt und die Leute, die im Raum sind. Und das ist eigentlich die Hauptinspiration von dieser Arbeit, dass wir versuchen, so einfach sensibel mit was uns umgibt umzugehen und und dann in dem Moment zu sein und improvisieren. Und das ist schon, aber diese Räume zu recherchieren oder zu gucken, was gibt uns dieser Raum und schon darüber zu denken, welcher Kontext, welcher Raum ist das, wie voll ist das, wie leer ist das, wo sind die Stühle, ja, so diese kleine Details auch, die im Raum stattfinden. Das ist, also das fasziniert mich sowieso seit Jahren. Ich glaube, Tänzer allgemein, wir lieben so mit über Raum zu denken und uns in Raum zu platzieren und uns zu definieren, so wo wir im Raum sind und so. Ja, und das Besondere bei euch finde ich aber auch, dass ihr auch sehr viel in Beziehungen seid. Also das ist praktisch so eine, also es ist auch oft so eine Annäherung und die Annäherung geht zum Teil so weit, dass ich manchmal denke, oh, wenn die oder der eine jetzt nicht weiß, was der andere macht, wie kann er da drauf reagieren oder wie? Die andere Tänzer oder ja, das Publikum? Ja. Nein, die andere Tänzer. Ah, okay, wir kennen uns so lange. Naja, gut, aber ihr kennt ja nicht jede Bewegung, die der andere macht oder so. Ist, ja, und das ist ja, manchmal geht es ja relativ schnell. Ja, es geht sehr schnell, ja. aber das finde ich was Besonderes. Ich meine, man hat ja oft so Bilder bei Tanz, Improvisation, was weiß ich, große Bühnen und 10 Tänzerinnen, Tänzer machen vielleicht auch so Synchronbewegungen. Das macht ihr ja zum Beispiel gar nicht. Also dieses Gruppenmäßige, sondern es ist eigentlich mehr so eine also man hat manchmal das Gefühl, es sind irgendwie Fäden zwischen euch, die ihr zwar ein bisschen dehnen und kürzer ziehen könnt, aber so, die sind irgendwie so da und es ist ja auch dann erkennbar, wenn da so der Faden praktisch gerissen ist und wieder so ein neuer gesponnen wird oder so, dass da praktisch immer so eine Beziehung zwischen euch aufrechterhalten wird und auch so eine Spannung. Das finde ich eigentlich schon besonders bei eurer Form. Mhm. Ja. Ja, also ist so Improvisation. Also ich gehe davon aus, mit Musik ist das Gleiche. Also für mich, ich trenne das auch nicht, meinen Bezug zu an andere Tänzer oder Tänzerinnen oder zu einem Musiker. Also das ist, gehört für mich dazu. Also und ja, diese Verbindung durch die Bewegung ist, ja, es passiert, also das ist schon, dass wir das üben, eigentlich wir üben dieses nichts wissen, was nächstes kommt und ist immer diese Herausforderung, okay, ich habe keine Ahnung und dieses Gefühl, ich gehe in die Leere und das ist, was ich liebe in Improvisation, dieses Gefühl, ich habe wirklich keine Ahnung, was nächstes kommt und das ist so ein Gefühl, so von nackt zu sein, dass wir so das Publikum schenken. Und ich liebe das als Zuschauer, wenn ich Improvisation höre oder anschaue. Ich liebe diese Präsenz und diese Spannung, dass man einfach da ist. Und ja, so ist für Tänzer auch. Gut, wir können ja mal zwischendrin was hören von einer vergangenen, also von einer Aufführung im letzten Jahr. Okay, jetzt hat's geklappt. Thank you. Ja, ein abruptes Ende, aber es hat geklappt mit der Übertragung. Und ja, man konnte ja auch, ich weiß nicht, macht ihr auch oder war da jemand mit Stimme dabei? Ja, das war Ingo. Ach, das war Ingo, okay. Aber ja, wir benutzen die Stimme auch beim Tanzen. Also schon wenn Musiker dabei sind, also ich persönlich versuche ich, mich ein bisschen zurückzuhalten. aber trotzdem, wir mögen so gerne auch, weil die Stimme ist Teil vom Körper und auch manchmal sogar Wörtern und oder singen, also was sich ergibt. Aber das war auf jeden Fall Ingo. Und ein Baby. Und ein Baby, ja. Das am Anfang nicht so zufrieden war, aber sich dann irgendwie anscheinend ein bisschen beruhigt hat. Gut, und also ihr fangt ja mit dem Essen an und dann und so nach circa einer Stunde macht ihr dann die Aufführung, so wahrscheinlich. Ja, ja genau, also ungefähr eine Stunde essen, ein bisschen quatschen und dann danach 45 Minuten, eine Stunde kommt drauf an. Okay, gut. Vielleicht kannst du noch sagen, das hatte ich auf, glaube ich, deiner Webseite gesehen, dieses Video, oder hast es du mir zugeschickt? Vielleicht die Webadresse? Ja, Entre Líneas. Entrelinias.net. Also Entre-Líneas.net. Genau, es bedeutet auf Spanisch zwischen den Zeilen. Ach so, ja, okay. Ja. Dann kann man sich merken. Da werde ich noch die Informationen hinfügen, habe ich noch nicht geschafft, aber genau, da findet, wer Interesse hat, kann uns da finden. Und ja, vielleicht einfach nur diese Idee von Crowd. Das ist auch, also für mich habe ich diese Frage gestellt, wer ist unser Publikum? Also allgemein so, ich finde für Kunst ist oder Darstellerkunst immer wieder die Frage, wer kommt zu unseren Auftritten und ein bisschen versuchen, eigentlich finde ich immer ein bisschen faul, so Werbung zu machen und versuchen, Leute zu überzeugen zu kommen. Das ist so erschöpfend. Und dann kommen ein paar Freundinnen und so. Und dann ist diese Gedanke-Crowd ist ein bisschen ein Wunsch, so da hinzugehen, wo ein Raum mit vielen Leuten, die schon da sind. Und das anstatt diese Crowd zu schaffen, dann einfach dahin gehen, wo diese Crowd oder diese Gruppe da ist. Und da auftauchen und einen Auftritt machen oder so. Das ist ein bisschen die, was ein bisschen so Experiment auch, die wir mit Crowd machen, so gucken, wo sind die Leute, wo treffen sich die Leute zum Essen. Also Essen ist auch so ein Treffpunkt, die super, super wichtig ist. Und wir haben auch vor, in die Zukunft, wenn wir mit Fördergeld Glück haben, so weiter Projekte zu machen, wo tatsächlich diese Idee von Performance und Essen noch stärker wird, weil dass das Soziale auch da ist, das ist Auftreten, dann auch mit dem Publikum ein bisschen reden, so in eine andere Ebene, so dass diese Künstlerisches und dieses Soziales von Reden sich so ineinander mischen oder auf eine genau, das ist ein bisschen. Ja, gut. Ihr schreibt ja auch: Wie geht es uns in der krisenhaften Zeit? Wie können wir uns gemeinsam unterstützen? Eins ist klar, gegen Krise hilft am besten eine solidarische Nachbarschaft. Also im gewissen Sinn auch eine politische Idee, die er damit verbindet, auch mit der Crowd-Performance, wie du sie gerade jetzt beschrieben hast und so. Und ja, ich meine, Hein-Kölisch-Platz, Kölibri, die Möglichkeit ist ja schon ganz gut da, dass da auch so neugieriges Publikum kommt. Es kostet auch keinen festgelegten Eintritt. Man kann spenden bei der Veranstaltung. Und ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall guten Erfolg. Ja, danke. Wir können ja noch mal reinhören, vielleicht nicht das ganze Stück, das geht relativ lang, aber die Möglichkeit ist ja auch gerade benannt worden, über deine Webseite noch mehr über dich zu erfahren. Du unterrichtest auch so Tanz oder? Ja, also gerade habe ich ein Projekt in Hamburg, Tanz, wo du bist, heißt das, wo wir Frauen und Kindern eher so in Eidelstedt und verschiedene Orte eher so auch eher für Kinder und Frauen, dass sie vielleicht das nicht unbedingt leisten können. Das ist auch vom Bezirksamt Eimsbüttel finanziert seit 2015, also ist ganz toll. Ja, gut. Und da unterrichte ich Kinder und Frauen. Na gut, auf jeden Fall nochmal vielen Erfolg und herzlichen Dank, dass du heute ins Studio gekommen bist. Ja, danke euch, ich freue mich total auf das okay. Festival. Und wir hören jetzt noch wieder von der letztjährigen Crowd-Veranstaltung. Die einzelnen Beteiligten könnt ihr nachgucken auf der Webseite. Ja, wir kamen gerade noch ins Gespräch über eine zweite Veranstaltung, bei der Trinidad beteiligt ist, und zwar am 16.06. Die nennt sich Bouncing Dancing. Und zwar mit Sven Lütgen, Theresa Hoffmann, Inge Reulicke wieder, Trinidad Martinez, Boris Vogler und Leonid Karlamov. Es geht um ein Projekt Bouncing Dances Stars. Gut, wir sehen gleich einen Text und daraus kann ich dann zitieren. Ganz kurz, mich beschäftigt schon seit mehreren Jahren die Verbindung zwischen Leistungssport und professioneller Kunst. Beide Tätigkeiten dienen einer Katharsis und Freilassung von Energien, dessen praktische Bestimmung uns verborgen bleibt. Grundsätzlich sind beide Sachen sehr unterschiedlich, aber die alten Griechen haben Sport als Kunst bezeichnet, wie Theater oder Poesie. Ja, das ist also die Idee, die der Veranstalter, in dem Fall ist es Leonid Kalamow, selbst bildender Künstler, Musiker und Performer, dabei hatte. Und die Veranstaltung findet, wie gesagt, am 16.06. um wie viel Uhr? Um 18 Uhr. 18 Uhr. Im Künstlerhaus Georgswerder, das ist am Rahmwerder Straße 2, aber wie gesagt, man kann alles nachgucken, ganz in Ruhe auf der Webseite www.vmh.de, 16.06., da ist die Veranstaltung angekündigt. Okay, jetzt weiter mit dem Ausschnitt aus Crowd. Infos gehen weiter und die Musik wird leider wieder unterbrochen. Nochmal zu den Untertiteln von der Veranstaltung, von der ich gerade gesprochen habe. Performance Dancing, Performance mit Basketball, Tanz und Musik. Und neben den schon erwähnten Musikerinnen und Musikern und Tänzerinnen sind, habe ich gerade erfahren, ungefähr 6 Basketballspieler dabei, die ihr dann beim Spielen stört oder... Ja, entschuldige, jetzt habe ich dich leise gestellt. Also störe nicht. Ich hoffe, dass wir eine Komposition zusammen schaffen. Okay. Eher sowas. Gut, da müssen die wahrscheinlich ein bisschen rauskommen aus diesem zielorientierten, ich muss jetzt einen Korb werfen oder so. Ja. Vielleicht. Das wäre ja auch ganz gut. Ich nehme sogar das Risiko ein. Ich habe noch nicht so mit Leonid ganz kommuniziert, aber ich glaube, wir suchen auch Basketballspieler, die Lust hätten, mitzumachen. Ich hoffe, ich mache nicht einen großen Fehler. Aber wenn jemand gibt, die Basketball spielt, die das gerade hört und Bock hat, mit Musikern und Tänzern zu interagieren, dann meldet euch. Bei wem sollen sie es melden? Bei Leonid. Leonid, würde ich schon sagen. Ja, okay. Ansonsten, ich bin immer da. Googeln, Trinidad Martinez, Hamburg, ja, Tanz, okay. Sowas. Ja. Das ist, glaube ich, auch deine E-Mail-Adresse drauf. Ja, auf der ja. Website. Okay, gut. Dann hören wir weiter Musik. Thank you. Ja, nach Trinidad Martinez zuerst ein Sprung in die Trackliste, die ich bekommen habe, oder in die Tracks, die ich bekommen habe von Musikerinnen und Musikern, die bei Blood Edges ein Konzert organisiert haben. Und fast als allererster wird Nikolaus Garszewski ein Konzert veranstalten. Das nennt sich Die zwei Seelen der Samira Spiegel. Samira Spiegel ist eine Musikerin, die Klavier und Violine spielt und manchmal sogar beides gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie das geht, aber das kann man dann sehen am Freitag, den 31.05. um 18 Uhr in der Pauluskirche. Die Adresse ist bei der Pauluskirche. Das ist so, glaube ich, eine Grenze zwischen Eimsbüttel und Altona. Das Konzert kann mit Spende bedacht werden und es werden mehrere Stücke aufgeführt von Marlene Bang, von Nikolaus Garszewski selbst, von Dai Fujikara und Henrik Ajax. Und Nikolaus Garszewski hat mir ein Klavierstück von sich, also ein von ihm komponiertes Klavierstück, zugesandt, das 2019 bei Blood Edges gespielt wurde. Und der Pianist ist Balint Bharat. Thank you. Ja, das war das Stück von Nikolaus Gerschewski, Still Possible Nummer 7. Und ich bin, hier war ein fliegender Wechsel. Trinidad packt sich jetzt schon warm ein für ihre Fahrt nach Hause. Und gerade gekommen ist Gisbert Watti, der mir auch einige Tracks mitgebracht hat oder zugeschickt hat. Und wir sprechen über ein Konzert, das in Bezug auf das zuletzt erwähnte Konzert am 16.06. ist, also auch am letzten Tag des Festivals Blurred Edges, das allerdings nicht selbst macht, sondern zusammen. Und bevor ich jetzt alles selber erzähle, lasse ich ihn lieber selbst über sein Konzert sprechen. Erstmal hallo und herzlich willkommen im FSK-Spiel. Schön, dass du gekommen bist, dass du die Zeit genommen hast. Du machst ein Konzert, das hast du angekündigt, mit einem Gitarristen, der bist du, und einem Flötisten. Das ist Luciano Tristaino aus Italien. Dem spiele ich schon wirklich sehr lange zusammen, also schon 30 Jahre. Ich habe auch bis vor 6 Jahren immer noch in Italien gelebt. Das heißt, wir hatten da ganz lange Duo gespielt, alles ganz klassische Sachen, von klassischen Sachen bis zu neuer Musik. Mhm. Haben wirklich sehr viel zusammen gespielt. Überall alles Mögliche, und hatten auch ein Trio, was auch, das geht immer noch weiter. Jetzt wohne ich in Hamburg, das heißt, jetzt machen wir nicht mehr so oft was, aber so einmal im Jahr schaffen wir es noch immer noch, uns zu treffen. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt kommen kann. Mhm. Und wir ein paar Stücke spielen, die wir schon wirklich sehr lange im Repertoire haben, aber eben auch was ganz Neues dabei ist. Mhm. Also die Liste, die im Internet zu sehen ist und auch im Programmheft, zählt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8 Stücke, 7 Stücke auf. Erstmal ein Giacinto Scelsi, ein Cota, wahrscheinlich das älteste Stück. Genau, das ist ein richtiger Klassiker. Also das ganze Programm besteht so ein bisschen aus so einer Mischung, wie wir ganz viele Konzerte wirklich im Laufe der unserer Zusammenarbeit zusammengestellt haben. Also sehr viele auch klassische Stücke, ich meine jetzt aus der neuen Musik, zeitgenössische Musik, zusammen mit natürlich neuen Werken. Und genauso ist es jetzt auch. Also da sind zwei richtige Klassiker dabei, also Scelsi und Christian Wolff. Und okay, genauso haben wir auch ein neues Stück, was noch nicht geschrieben ist, die Noten gibt es noch nicht, von Federico Costanza, das wird eine Uraufführung sein. Und sonst halt ein paar andere Stücke, die uns einfach gefallen, die wir gerne spielen, die wir schon immer mal gespielt haben. Einige sind für uns geschrieben worden, andere aber auch gar nicht. Die spielen wir einfach nur, weil wir die gerne mögen. Ja. Scelsi, okay, ich kann es mal erklären, ist einer der ganz großen Klassiker für dieses Stück, weil in den 60er Jahren war Scelsi noch völlig unbekannt. Hinterher ist er zum Superstar geworden, bevor er gestorben ist. Mhm. Aber das ist ein ganz wichtiges Stück, weil da die Gitarre nur als Schlagzeuginstrument benutzt wird. Es wird nicht normal gespielt. Die Gitarre liegt auf dem Tisch und es ist, man arbeitet auf der Gitarre rum wie ein Schlagzeuger. Aha, okay. Es gibt auch Schlagzeuger, die das Stück aufführen. Das ist also, ach so, okay. Es ist ein spezielles Gitarrenstück und es war sehr einzigartig. Es ist, glaube ich, 1966 oder so geschrieben worden. Da gab es sowas noch gar nicht vor. Das war wirklich damals sehr experimentell. Es ist ein richtiger Klassiker der Literatur. Und ich finde, solche Stücke kann man auch mal vor allen Dingen live sehen. Es ist sehr spektakulär. Spektakulär, weil eben die Gitarre ganz anders behandelt wird. Da spielst du Solo auf jeden Fall. Genau, das ist Solo. Und das nächste Stück, also zumindest in der Liste des nächsten Stücks? Ja, das ist nicht die Reihenfolge vom Stück. Ach so, okay. Also das Konzert wird eine andere Reihenfolge haben, aber ist egal. Die aufgelisteten kommt ein relativ neues Stück von Christian Wolff. Und Christian Wolff, wer in so einer neuen Musikszene ist, ist ja einer der drei großen Leute aus der New Yorker Szene: Cage, Morton Feldman und Christian Wolff. Und viele Gitarristen, die zeitgenössische Musik machen, interessieren sich sehr für Christian Wolff. Der ist eigentlich kein richtiger Gitarrist, aber er hat als Gitarrist gearbeitet. in den 60er und 70er Jahren. Ja, es gibt zum Beispiel, keiner weiß, es ist ein kleines Gitarrenstück von Morten Feldman, das ist für Christian Wolff geschrieben worden. Er hat das gespielt. Obwohl er kein klassisch ausgebildeter Gitarrist war, aber er hat da so in den 60er, 70er Jahren, die, bei den ganzen Stücken von Cage, wenn Gitarre dabei war, hat Christian Wolff die gespielt. Okay, okay. Aber das ist nicht, es gibt irgendwie so eine Geschichte, wo die Partitur verloren ist, oder? Das ist das Stück von Morten Feldman. Ja. Das hat Christian Wolff aufgeführt, dreimal. Und dann ist die Partitur davon geklaut worden, aus dem Auto von Christian Wolff, wo die Gitarre mit der einzigen richtigen Partitur drin war, ist geklaut worden, ist verschwunden. Man wusste immer, dass es das Stück gibt, aber das gab es nicht. Aber das ist dann rekonstruiert worden, weil nach langer Zeit, Christian Wolff hat eines der Konzerte, wo er das Stück gespielt hat, in einem Radio gemacht. Und ein Forscher, Cees Jussel aus Berlin, übrigens ein Amerikaner, der in Berlin wohnt, ist dahinter gekommen, dass es diese Aufnahme aus den 60er Jahren noch gibt. Und die ist also wirklich digitalisiert worden. Und dann ist eine Sacher-Stiftung in Basel, wo alle Dokumente von Feldman liegen, ist ein Blatt gefunden worden mit Noten, die nicht zu entziffern waren. Wo aber das ganze Material von dem Gitarrenstück irgendwie geschrieben worden ist. Aber nicht als richtige Partitur, sondern nur so hingekritzelt. Mhm. Aber dann haben sie dieses Blatt zusammen mit der Aufnahme halt, dadurch konnte man das Stück dann rekonstruieren. Ach so, jetzt. Und Christian Wolff hat das aufgeführt, genau. Das heißt, wir, also Gitarristen haben ein Faible für Christian Wolff irgendwie. Ah ja, gut, das war mir noch nicht so bekannt. Genau. Allerdings ist das ja auch sogar für E-Gitarre. Ja, er hat immer, das ist auch immer für E-Gitarre, er hat immer E-Gitarre. Ach so, er hat immer E-Gitarre. Okay, genau. Okay. Und er hat gerade in den letzten Jahren sehr viel, er geht jetzt auf die 90 zu, er komponiert wahnsinnig, ein Stück nach dem anderen. Er hat gerade in den letzten Jahren viele Sachen wieder für E-Gitarren geschrieben. Mhm. Und das ist eins davon, Going West, von den Stücken, ist jetzt nicht ganz neu, aber ich glaube, das ist sogar noch nie in Deutschland gespielt worden. Mhm. Es ist ein kurzes Stück, 5 Minuten, aber ganz, ganz interessant, finde ich. Okay. In der Liste steht dann weiter Mercedes Zavala. Genau, und das ist... Das für allerdings für Flöte Solo. Für da. Flöte Solo, ja, genau. Das ist ein Stück, das hat Luciano einfach selbst ausgesucht. Ich kenne das gar nicht. Ich weiß nur, das ist eine spanische Komponistin aus Madrid, die er kennengelernt hat. Und er hat mir gesagt, ich habe unheimlich Lust, das Stück zu spielen. Mhm. Ich finde, es ist schön, dass es bei Blurred Edges genau sowas gibt. Ich kenne das Flötenstück nicht, was da kommt. Aber das ist einfach ausgewählt worden von Luciano. Und er mag das. Und dann habe ich gesagt, dann spielst du das auch. Ist ja klar. Mhm. Und weiter in der Liste ist dann René Menze, ein Duo für Altflöte und Gitarre. Und ich glaube, da hast du mir auch die Aufnahme davon geschickt. Da gibt es eine CD-Veröffentlichung. Da spielst auch du. Genau, wir beide spielen das. Ihr beide spielt das, okay. Das Stück ist für uns vor langer Zeit geschrieben worden. Also für Luciano und für mich. Ah. 2005 hat er es geschrieben. Okay. Wir haben das einige Male gespielt, überall in Italien, Australien, alles Mögliche. Aber einmal in Hamburg vor langer, langer Zeit. Und jetzt haben wir es lange Zeit nicht mehr gemacht. Er ist ein Hamburger Komponist. Aber er gehört überhaupt nicht zur Szene. Er steht da sehr... sehr außerhalb, weil er nicht so die aktuellen, sagen wir mal, nicht die aktuellen Mone, er komponiert eigentlich relativ klassisch. Klassisch bedeutet nicht traditionell, aber so, er ist immer so in der Linie gewesen wie Elliot Carter oder Takemitsu oder so. Das Stück erinnert sehr in einigen Teilen sehr an Werke wie von Takemitsu oder so. Okay, jetzt hast du uns so spannend gemacht. Vielleicht hören wir erstmal rein. Bitte. Gut, ja? Das heißt Duo für Altflöte und Gitarre. Okay. Thank you. Das war jetzt ein Ausschnitt von dem. Ist das eine Suite oder ein längeres Stück? Oder? Ein längeres Stück. Es folgt noch ein ganz ziemlich langer, so 6 Minuten längerer, langsamer Satz dann. Gut. Aha. Gut, wir gehen gerade noch mal weiter, was ihr aufführen wollt. Das nächste ist auf der Liste Thomas Jahn, Capriccio Nummer 1 von 2009 für Flöte und Gitarre. Du hattest mir gerade so eine private Geschichte erzählt von Thomas Jahn, die... Ja, Thomas, Thomas Jahn ist ein Hamburger Komponist. Der ist schon immer er kommt aus Berlin, aber lebt seit Ewigkeiten in Hamburg. Hat hier immer beim Peer Verlag gearbeitet. Aber den habe ich kennengelernt, als ich mit meinem Trio, mit Luciano und Marcello, hier in Hamburg gespielt habe, 2009. Und damals hat er genau für dieses Konzert 2009 dieses Capriccio geschrieben, was wir jetzt nochmal spielen, ein kurzes Stück. Das ist später dann auch noch ausgeweitet worden. Er hat noch ein zweites und ein drittes Capriccio dazu geschrieben für das Trio. Also das zweite, das wird natürlich jetzt nicht gemacht, das ist dann für Klarinette und Gitarre und das dritte für Flöte, Klarinette und Gitarre. Das ist dann also ein größeres Werk. Naja, als wir dann da waren, beim Abendessen hat er erzählt, er hätte ein Stück für Sopran und Gitarre geschrieben, das zwar uraufgeführt worden ist, auch von Hamburger oder vom Ensemble La Pola, was hier aus Hamburg ist. Er konnte die Uraufführung aber nicht dabei sein und das wäre so schade und ob ich nicht irgendwie eine Sängerin hätte und sonst was. Und da war auch der René Mense bei, der hat... Das gehört euch, keine super Sängerin. Und das war Frauke Aulbert, weil René war mal hatte mal Gesangsunterricht bei Frauke. Genau zu der Zeit. Und hat René gesagt, müssen wir irgendwie organisieren. Naja, nächstes Jahr, das war 2010, hat er ein Konzert organisiert, was wir hier gemacht haben in Hamburg und später auch in Lüneburg. Und da bin ich nach Hamburg gekommen, um andere Stücke auch noch zu spielen, aber eben das Stück von Thomas Jahn, so ein Liederzyklus nach Emily Dickens, wenn ich erinnere mich, mit Frauke und habe sie dann bei der Probe zum ersten Mal kennengelernt. Ja, und jetzt leben wir halt zusammen, genau. Ja, ja. Und das ist der Grund, warum ich jetzt in Hamburg lebe, mit einer Tochter. Ja, super. Genau. Die Musik verbindet doch, ne? Genau, das heißt, der Thomas Jahn und der René, die haben also da ein bisschen, das hat sich dann so ergeben einfach. Ja, super. Was dann gekommen ist, damit haben die nichts zu tun. Aber. Nee, klar. Nee. Aber schön. Aber es ist sehr schön, die werden auch kommen ins Konzert. Und ja? Ich freue mich sehr, dass wir diese Stücke spielen können. Nee, die Stücke sind natürlich auch schön. Wir spielen die gerne insofern. Das hat sich so ergeben. Toll. Und das sechste Stück ist, glaube ich, von Fabrizio De Rossi, Re Monstros Ships. Das ist allerdings für Bass, Flöte, E-Gitarre und Elektronik. Ich nehme an, die Elektronik, dafür bist du dann zuständig? Oder ist das die Elektronik ist ein Audiotape, also eine CD, die einfach abgespielt wird. Ach so, okay. Es ist keine Live-Elektronik, aber es ist ein sehr schönes, sehr interessantes Stück. Und zwar, da geht es um Was mir sehr gut gefällt, ich habe das mal, es gibt noch eine andere Version ohne Flöte, nur für E-Gitarre und Elektronik, die habe ich schon mal gespielt, wo man sehr viel mit Effekten und in der E-Gitarre arbeiten kann. Sehr viele Effekte sind sehr frei, das ist sehr interessant. Es geht nämlich um einen Schiffsfriedhof, den gibt es in Mauretanien, daher kommt der Titel, also monströse Schiffe. Also er hat da irgendwann mal eine Reportage darüber gelesen, es gibt in Mauretanien wirklich einen Friedhof, wo so über 300 riesengroße Schiffe einfach die Wracks davon rumliegen, in irgendeiner Bucht. Die Bucht ist total verseucht dadurch. Die Kinder gehen da natürlich schwimmen und holen sich was weiß ich für Krankheiten oder so. Da schmeißen einfach so die unsere Gesellschaft, wenn sie nicht weiß, wo sie mit dem Schiffswrack hin soll, zum Beispiel schmeißen die da ein riesengroßes Schiff vor. Und da liegen wirklich 300.000 so große Schiffsrumpfe rum. Mhm. Und es ist ein Riesenskandal. Aber es interessiert keinen, weil es in Mauretanien ist. Okay. Mhm. Also als er mir die Geschichte erzählt hat, dann habe ich mal recherchiert. Man kann das rauskriegen im Internet. Mhm. Ne? Da gibt es ein paar Reportagen drüber. Mhm. Naja, und das hat ihn also inspiriert. Es ist so eine, er hat dann so afrikanische Musik und elektronische Musik zusammen für ein Tape verarbeitet. Ein Stück dazu gemacht. Und das ist für E-Gitarristisch sehr interessant, weil man da so klanglich sehr viel arbeiten kann. Also ich habe da immer so eine Vorstellung, das steht übrigens gar nicht in der Partitur, aber ich habe das mit ihm gesprochen, dass da so der Sound, den die E-Gitarre macht, das ist wie so der aus dem Inneren dieser Schiffe rauskommt oder so. Also man kann unheimlich mit Effekten darin arbeiten. Das ist das eigentlich, was mich sehr interessiert an der E-Gitarre. Weil sonst bin ich eigentlich eher der klassische Gitarrist. Aber E-Gitarre finde ich gut, wenn es eben nicht klassisch ist. Naja, wollte ich dich gerade auch drauf ansprechen. Es gibt ja wenige, die jetzt so sagen, ach, ist mir egal. Ich finde beides gleich interessant, gleich spannend. Ist ja auch eine andere Technik im gewissen Sinn, also von der Handhabung, wie sich das anfühlt. So die E-Gitarre stelle ich mir so vor. Zumindest. Ja, man muss sich und ein bisschen... die Akustik ist eine ganz andere, ne? Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber eigentlich, also so, es gibt, die E-Gitarre hat natürlich diesen ganzen Rock-Background und da gibt es natürlich eine Technik mit dem Plektrum zu spielen. Die haben aber auch nicht alle Rock-Gitarristen, weil ich meine, zum Beispiel mein Lieblings-Rock-Gitarrist Jeff Beck hat immer nur mit den Fingern gespielt. Eigentlich mit einer ganz klassischen Technik. Das ist nicht jedem klar, aber wenn man sich ein YouTube-Video ansieht und man denkt, Jeff Beck spielt absolut nur mit den Händen, hat nie mehr im Plektrum gespielt. Okay. Das heißt, man kann E-Gitarre auch mit einer ganz normalen, klassischen Technik spielen. Ne? Ach so, okay. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, einfach an Stahl sein und sowas. Aber es gibt so ein paar Kultstücke für E-Gitarre zum Beispiel, die ich nicht so interessant finde. Was weiß ich, so ein Steve Reich, hier gibt es ein berühmtes Stück für E-Gitarre. Für E-Gitarren, aber die gerade so amerikanische Komponisten, übrigens jetzt nicht Christian Wolff, aber viele andere amerikanische Komponisten, die benutzen eine E-Gitarre wie eine klassische Gitarre und dann finde ich es eigentlich völlig uninteressant. Ach so, okay. Also ich finde eine E-Gitarre interessant, wenn Jimi Hendrix spielt, weil er daraus eine Klangwelt erschaffen hat, die jenseits von allem anderen ist. Das kann nur E-Gitarre machen. Das hat auch gar nichts mit der klassischen Gitarre zu tun. Und das ist ein Stück von Fabrizio de Rossi, ist halt eben so, das eröffnet sehr viele Möglichkeiten zu experimentieren. Mhm. Also mit jeder Art von Effektgerät, man kann da alles reinbringen, wie man will. Mhm. Man kann es auch jedes Mal ganz anders spielen. Okay. Ich habe auch jetzt eigentlich, ich habe es ja schon gespielt in einer anderen Version und ich habe die Sounds auch noch alle programmiert. Ich könnte die alle abrufen sofort, aber eigentlich habe ich jetzt neue Sachen entdeckt. Ich will es mal ganz anders machen beim nächsten Mal. Und deswegen weiß ich noch gar nicht, was dabei rauskommt. Okay. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Und das letzte Stück, da hast du ja schon gesagt, das ist noch in Arbeit. Das wird praktisch noch geschrieben für euch von Federico Costanza. Genau. Ja, er ist ein Komponist aus Venedig. Den kennen wir seit 20 Jahren. Da war er noch Student. Da hatten wir mal ein Konzert, da hat Luciano ein Flöten-Solo-Stück von ihm gespielt. Und seitdem kennen wir den. Und zufälligerweise ist er dann ein paar Jahre später auch ein Kollege von Luciano geworden. Also Luciano unterrichtet im Konservatorium in Siena. auch Flöte. Und der ist auch in Szene. Und es ist schon seit Ewigkeiten, dass wir mit ihm darüber gesprochen haben. Schreibst du mal was für uns? Er ist sehr langsam, sehr schwierig. Er hat absolut Ahnung von Flöte. Er hat auch ein sehr tolles Stück für E-Gitarre geschrieben, für einen anderen E-Gitarristen. Aber wir wollten schon immer mal so, also seit Jahren fragen wir, willst du nicht mal was schreiben? Und aus irgendeinem Grund haben wir gesagt, oh, wir fahren nach Hamburg und hast du nicht Lust, was zu schreiben? Und er hatte gerade Zeit und er hat gesagt, was spielt er denn da für ein Programm und so. Und er hat gesagt, okay, ich mache was. Was da jetzt kommt, wissen wir nicht. Ach so, okay. Noch nicht. Aber er hat es versprochen, er schreibt was. Gibt es dann da auch manchmal so neue Spieltechniken oder erweiterte Spieltechniken, die praktisch auch so für dich eine Herausforderung sind, wo du sagst, oh, ich weiß noch gar nicht, muss ich erst mal rausfinden, wie ich das handhabe, wie ich das spielen kann. So, kann also sein. In dem Stück kann alles kommen, da, weil er ist wirklich sehr... Ich weiß es nicht. Okay, das ist keine Ahnung. Nein, aber ich meine, in dem Konzert ist sehr viel... Also Kota ist nur ein reines Schlagzeug, Instrumentation. Oder das Stück von Fabrizio de Rossi ist halt, wie gesagt, offen zu allen Effekten. Es ist so, ich habe da jetzt eine lange... Ich will es jetzt anders machen, weil ich habe irgendwie ein Jahr lang Ewigkeiten... Ich weiß nicht, kennst du Fausto Romitelli? Vom Namen her, ja. Er hat so ein ikonisches E-Gitarrenstück gespielt. Das habe ich jetzt ein paar Mal gespielt in letzter Zeit. Und da habe ich Ewigkeiten dran gearbeitet. Und das war ein Stück, das hat mir wirklich neue Erkenntnisse über die E-Gitarre gegeben. Da waren Sachen drin, da wusste ich vorher nicht, wie man es macht. Und ich kannte Effekte, die ich nicht kannte. Okay. Und deswegen habe ich da was gelernt. Das ist sehr selten, dass das passiert. ich habe ja ein gewisses Alter. Ich habe schon viele Stücke gespielt. Ja, okay. Noch wirklich zu sagen, ich lerne jetzt was Neues. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Naja, wollen wir doch hoffen. Das ist toll. Also das ist sehr schön. Ja. Das ist sehr schön und okay. Okay, du hattest mir jetzt gestern noch, glaube ich, gestern war es, ein Stück zugesandt. Genau, mit der E-Gitarre. Mit der E-Gitarre, das ich jetzt gerade mal suchen muss. Wo habe ich das denn das da? Das ist genau. Von Philipp Krebs. Von Philipp Krebs, das auch einen besonderen Ansatz hat. Der wird aber, glaube ich, in der Aufnahme selber erklärt, so wie ich das verstanden habe. Also das heißt Abfertigung Etüden. Philipp Krebs kennt ja auch jeder hier vom BAMFER, arbeitet ja auch beim Verband für Aktuelle Musik Hamburg. Und das habe ich 2021 gespielt, hier bei Blurred Edges. Und das ist auch die Aufnahme von dem Konzert. Das war aber leider dann das Corona-Jahr. Das war das Jahr, wo das Konzert nur gestreamt worden ist. Also der Stream, der ist auch noch da. Kann man sehen auf YouTube von dem ganzen Konzert. Aber das ist so ein tolles Stück für E-Gitarre und Elektronik mit vielen verschiedenen Techniken, die halt so ein bisschen um mal zu zeigen, was die moderne E-Gitarre gerade so kann. Okay. Gut, da können wir ja gleich nochmal reinhören. Jetzt bedanke ich mich erstmal für dein Kommen. Gut, danke. Wunderbar, dass du es geschafft hast. Nochmal die Konzertankündigung am 16.06., 16. Juni um 16 Uhr schon. Das ist 16 Uhr. Ja am Sonntag, also für jedermann und jede Frau besuchbar. 16 Uhr im Künstlerhaus Faktor, Max Brauer Allee 229. Das Duo Luciano Tristaino, Flöten. Und Gisbert Batti, Gitarren. Und Gisbert war gerade hier im FSK und hat das Programm vorgestellt. Und wir hören jetzt von Philipp Krebs Abfertigung. Etüden für E-Gitarre und Elektronik von 2021, ursprünglich 2019. Gespielt von Gisbert Batti. Super. Das ist es. Das nächste Stück heißt Etüden, und mit dieser Abfertigung hat das was ganz Interessantes auf sich. Die Gitarre ist sozusagen vorgestimmt und Philipp Krebs schreibt im Kommentar zu seinem Stück, dass er nicht Gitarre spielt und er hat quasi die Komposition aber am Instrument erarbeitet und das entsprechend notiert. Aber heißt das dann, dass das Ganze nicht sonderlich gitarristisch ist, besonders fürs Instrument geschrieben? Besteht darin auch der Reiz vielleicht dieses Stücks?

Ja, nochmal herzlichen Dank an Gisbert Batti für sein Kommen. Und die nächsten Studiogäste haben gerade Platz genommen. Rolf Bader und Simon Linke haben sich gerade Zeit genommen, um ins Studio zu kommen und über ihr Auftreten als sonomathematische Impulsarchitekten zu sprechen. Das Konzert ist am 15. Juni. Der H7 Club at Blood Edges, das sind vier Acts und einer davon sind eben die sonomathematischen Impulsarchitekten. Das ist Simon Linke, elektronische Klangerzeugung, Rolf Bader dasselbe und Installation. Und ja, die Ankündigung gibt schon ein bisschen Informationen über das. Der Platz ist da immer nicht lang für den Text, deshalb ist es sehr kurz gefasst, dass diese IPF-Software, die da, glaube ich, vorkommt, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Algorithmus, also ein Rechenvorgang, dass die als ganzheitliche Alternative zu KI-Algorithmen gedacht ist und die von den beiden entwickelt worden ist. Und bevor ich mich jetzt da auf dünnes Eis begebe, gehe ich mal davon aus, dass die beiden das mir viel besser erzählen können und drehe das Mikrofon hoch. Herzlich willkommen nochmal an Rolf Bader und Simon Linke. Hallo, hallo, hallo. Ja, was hat es auf sich mit der IPF, Impulse Pattern Formulation? Ja, die kommt ursprünglich aus einer physikalischen Kulturtheorie, die ich mal vorgeschlagen habe. Wir sind ja Musikwissenschaftler und Musiker und systematische Musikwissenschaft besteht ja aus musikalischer Akustik, Musikpsychologie und Musikethnologie. Versucht also Musik ganzheitlich zu verstehen, holistisch zu verstehen. Und da war halt die Frage, ob es nicht eine physikalische Kulturtheorie geben könnte, die alle diese Bereiche versteht, abdeckt und alle als Interaktion davon begreift. Und daraus ist ein Algorithmus entstanden, der erst bei Musikinstrumenten ausprobiert wurde, dann aber auch ein Algorithmus ist, der das Gehirn simuliert, inzwischen auch Soziologie, politische Gegebenheiten. Ja. Und da kann man eben auch Musik mitmachen und war dann die Herausforderung, das zu tun. Einmal natürlich aus künstlerischen Gründen und dann aber auch natürlich aus wissenschaftlichen, um zu überprüfen, ob das auch wirklich funktioniert. Woran kann man feststellen, ob das funktioniert? Naja, das ist immer das Interessante, wenn ein Algorithmus neu in die Welt kommt. Also erst ein elektronisches Musikinstrument zum Beispiel in die Welt kam, da wollten die Leute erstmal, dass die traditionellen Musikinstrumente nachmachen. Ne? Die Frage erstmal für uns, können wir eine Geige nachmachen, eine Gitarre nachmachen mit dem, ne? Können wir mit dieser Idee das machen? Erst später kommt dann aber das, dass es sagt, ja gut, wenn ich jetzt eine Geige hören will, kann ich auch eine Geige spielen. Dafür brauche ich ja keinen Algorithmus. Und dann beginnt erst so dieses Misuse of Gear. Ne? Was kann ich denn noch damit alles machen? Und da dieses System ja etwas Lebendiges produzieren, Kultur ist ja was Lebendiges, ne? Das Gehirn ist was Lebendiges. Also die Frage, kann man damit irgendwelche virtuellen Lebewesen erzeugen? Ne? Das ist dann die künstlerische Herausforderung. Mhm. Es gibt jetzt nun viele, die sozusagen so eine, will nicht sagen Angst, oder irgendwie so eine, zumindest so eine Besorgnis äußern gegenüber der KI, dass sie eben so sozusagen so Möglichkeiten, die sonst den Menschen, der menschlichen Kreativität oder im weitesten Sinn vorbehalten sind, dass sie die praktisch übernimmt und ja, dadurch praktisch auch deren Existenz in Frage stellt oder ersetzt. Und, was fällt euch dazu ein? Was wir mit der IPF machen, ist ja eigentlich das komplette Gegenteil. Ich glaube, dein Mikrofon funktioniert nicht. Versuch's mal mit dem anderen. Dafür funktioniert mein Kopfhörer nicht. Okay. Dieses Mikrofon funktioniert aber, hoffe ich. Doch, das funktioniert ja. Okay, ja. Perfekt. Dein Kopfhörer. Aber ist nicht so wichtig. Genau, also was wir mit der IPF machen, ist eben gerade keine KI, sondern das komplette Gegenteil. Während eine KI probiert, nachzuahmen, wie der Mensch Sachen wahrnimmt und wie der Mensch sich in bestimmten Situationen verhalten würde und immer so ein in gewissem Sinne so eine Mittlung über die Menschen, mit denen es trainiert wurde, nachzubilden, probieren wir jetzt tatsächlich die Wirklichkeit zu beschreiben. Also machen es auch. Wir haben vereinfachte Modelle, die tatsächlich die Realität beschreiben. Und jetzt kann man eben anfangen, die auch wieder zu verändern. Das ist eben dieser Misuse, dass wir sagen, wir können jetzt beschreiben, wie verhalten sich zwei Musiker, wenn sie zusammen ein gemeinsames Tempo finden müssen. Und das funktioniert sehr gut und das ist aber natürlich auch erstmal langweilig, weil wie gesagt, wir könnten auch immer einen zweiten Musiker hinsetzen, der seine Eigenheiten hätte und dadurch viel spannender wäre, weil er ein Individuum wäre. Und was wir jetzt mit IPF machen können, wir können jetzt an bestimmten Parametern drehen, können das leicht verändern und kriegen dann plötzlich ein System, was sich verhält wie ein ganz verrückter Musiker oder wie ein sehr schlechter Musiker oder eben wie irgendwas, was es noch nie gegeben hätte und kriegen dadurch eben neues Verhalten, neue Klänge und eine neue so rhythmische Pattern vielleicht auch. Okay. Vielleicht hören wir jetzt erstmal was an von den Aufnahmen, die ihr mir zugeschickt habt. Die Möglichkeit besteht jetzt zwischen Soundscape Jungle oder Transient. Was wäre eure Präferenz? Beginnen wir mit dem Transienten vielleicht, ja, oder? Ja, wo wir eher am Transientieren sind. Okay, gut, dann hören wir das mal rein. Ja, ein Beispiel von einer. Wie entsteht jetzt diese Aufnahme? Das ist für mich oft so eine Frage, die ich habe. Das war von wann war denn das? Anfang des Jahres oder war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war das genau. Da war so eine Präsentation mit Nicola Hein, der in Lübeck auch so an so allerdings KI arbeitet und da so ein KI entwickelt hat, mit der er improvisieren kann. Du hast jetzt gerade die Unterschiede in eurem Ansatz beschrieben. Aber wie ist so das Arbeiten damit? Also gibt es da noch so einen musikalischen Input oder wird es mehr beschrieben durch die Algorithmen, die ihr eingibt? Generell ist es so, dass die IWF beschreibt immer so Einigungen zwischen verschiedenen Systemen oder zwischen verschiedenen Menschen. Und man fängt an, jeder hat seine eigene Vorstellung, man muss einen Kompromiss finden, einen gemeinsamen Zustand. Das passiert auch bei Musikinstrumenten. Also ich habe eine Gitarre, die hat eine Decke, die hat eine Zarge, die hat Saiten und irgendwie klingt die aber nachher als ein Ganzes und die ganze Tonhöhe ist auch gleich, es gibt ja nicht verschiedene Tonhöhen. Und das wird hier einfach simuliert, dass man sagt, okay, wie finden so Einigungsprozesse statt? Das Stück war jetzt geschrieben auf der E-Zither, also ich habe da nicht reine Elektronik gespielt. Und dann hat man gesagt, okay, wir packen einfach mal was dazu. Wir haben jetzt ein elektrisches Instrument und jetzt bauen wir uns ein zweites System, was damit interagiert. Also man sagt, okay, man kann man sich vorstellen, als würde man irgendwie ein Instrument präparieren, aber alles eben in dem Fall digital, man hat eine elektronische Klangerzeugung und dann wandelt man es in ein digitales Signal und lässt da einfach ein zweites virtuelles Instrument und ein Teil von einem Instrument damit interagieren. Die Idee war zu sagen, ich will keine Knöpfe mehr drehen, ich will einen Effekt haben, der sich aber auch spielt wie ein Instrument. Ich kann wieder vom Instrument denken, ich kann nur mich mit meinen Fingern und meinen Saiten beschäftigen und muss nicht an irgendwelchen Potis schrauben, kriege trotzdem immer diese komplexe Klangwelt hin, wie ich sie, ja, wenn ich jetzt sehr lange am Modularsystem bin, vielleicht auch erzeugen könnte, aber eben deutlich musikalischer, deutlich intuitiver. Und das ist das, was man eben hört. Man hört, wie der Klangteilweise wegbricht. Deswegen ist Stück auch transient. Also es geht immer um diese Einigungsprozesse. Findet man einen schönen Ton? Ne, weil bei einer Gitarre ist es am Anfang auch ein bisschen Krach, ein bisschen Noise. Und dann gibt es einen schönen Gitarrenton. Und das wurde hier eben so ein bisschen verstärkt und ein bisschen verlängert, indem man eben nicht mehr nur die Zither hat, sondern mehrere Systeme dazu gibt und dann diese Einigungsprozesse einfach komplizierter sind und länger dauern und deswegen besser zu hören sind. Okay, aha. Und ist es dann so, also oder ist es eure Intention, daraus irgendwann so eine Software für jedermann oder jede Frau zu schreiben, die in der Welt ist sozusagen, als Möglichkeit, sie, für, wenn man sie sich erworben oder bekommen hat, dann zu verwenden bei Konzerten oder Studios? Das ist sicherlich ein Ziel, genau, da sind wir auch dran. Mit Steinberg hatte ich jetzt Projekte, wo man sagt, können wir uns da auf was Gemeinsames einigen. Natürlich ist das Problem, dass unsere Perspektive als Forscher und als eher avantgardistisch angehauchte Musiker vielleicht eine andere ist, wie das jetzt Steinberg in so einem Studioprojekt wollte. Das heißt, da müssen wir auch selber wieder lernen, ein paar Schritte zurückzugehen. Wobei ich auch in dem jetzigen Projekt der solomathematischen Impulsarchitekten eben dann sehr viel wieder Input von Steinberg nehme, aber ich muss das für mich dann wieder verschärfen und wieder ein bisschen mehr ins Extreme treiben, damit es nicht zu langweilig wird. Dadurch ist aber der Zugang natürlich auch deutlich holpriger. Also ich sitze jetzt seit 5, 6 Jahren, beschäftige ich mich eigentlich nur damit und dann ist es natürlich mein Zugang natürlich deutlich komplexer, als es ist jemand macht, der sich zum ersten Mal daran setzt und da will man vielleicht schneller an ein schönes und interessantes, neues, klangliches Ergebnis kommen. Es ist aber jetzt noch nicht so, dass es sozusagen komplett ist oder wahrscheinlich ist es nie komplett, es wird sich wahrscheinlich immer weiterentwickeln können, wenn die Möglichkeit oder wenn ihr wollt oder wenn du willst. Das ist jetzt noch nicht so weit oder es ist, also es hat schon so ein Stadium, aber es, oder kann man das nicht beschreiben? Ja, das Problem ist, glaube ich, dass es sehr viel, das ist kein Problem, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Mhm. Und das Interessante ist dann, deswegen gehen wir jetzt auch ein bisschen damit raus, auch mit der Band ist das die Idee, um den Leuten das mal vorzustellen und dann mal zu fragen, wie würdet ihr denn das einsetzen? Und dann kann man natürlich relativ einfach und schnell Software schreiben. Das Schöne an dem Algorithmus ist, dass er komputational ziemlich billig ist. Also billig heißt nicht einfach, aber es braucht nicht viel Rechenpower dazu. Ne? Und deswegen kann glaube ich, wenn man da jetzt mit anderen Musikern auch interagiert, relativ schnell sehen, was für die interessant ist und in welche Richtung man das bringen könnte. Ne? Mhm. Wir haben noch ein paar andere Klangbeispiele dabei, wo es dann in völlig andere Richtungen geht. Ne? Auch zum Beispiel, wenn man da ein Gehirnmodell macht, ne? Ein paar Sounds aus dem Gehirnmodell raus, aus. Das ist dann wieder was ganz anderes, ne? Dass man ein ganzes Gehirn simuliert und man schaut, was das für Musik machen würde. Ne? Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und deswegen ist es jetzt auch, da sind wir jetzt auch hier. Ne? Aha, vielen Dank, dass wir eingeladen sind und versuchen mal Interesse dafür zu wecken und auch dann mit anderen Musikern mal zu gucken, wie kann man das weiterentwickeln. Mhm. Ihr habt ja in der Ankündigung auch so beschrieben, dass die Software oder das, was ihr da entwickelt habt, die Software, kann man Software sagen? Oder, ja, ja, genau. Oder der Algorithmus, dass der euch manchmal auch mit unerwarteten Ergebnissen konfrontiert. Wie ist es dann so der Umgang? Also irgendwie hat mir, ob eingestanden oder nicht, meistens doch so eine gewisse ästhetische Idee, wie das klingt, was man so produziert. Ist das eine Herausforderung mit der Software? Also kommt die so an die Grenzen oder geht die drüber raus? Man weiß es nicht genau. Oder wie würdet ihr das beschreiben? Also man kann eine Installation, die wir davor haben, wir zum Beispiel so eine Trommel, die angeregt wird durch einen Lautsprecher und die aber dann interagiert mit sich selbst und mit der Umwelt ein bisschen. Und ich hatte das installiert bei mir zu Hause und dann habe ich das einfach laufen lassen und das lief dann stundenlang und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe einen zweiten Mitbewohner. Okay. Das war lebendig. Das hat mal wieder was gemacht und mal wieder nicht. Manchmal hat es auf mich reagiert und dann wieder nicht. Also, es war immer spannend. Es war immer was Neues. Also es war dann nicht so, es hatte dann natürlich irgendwann so ein klanglichen, ästhetisches, so ein Kontinuum. Das ist halt ein Trommelsound, wenn man so will, im Endeffekt. Aber was es gemacht hat, das war völlig überraschend. Es ging immer so weiter. Also, so wie wenn man jetzt sich ein Haustier anschafft oder irgendwas. Oder? Okay. Die sind also, manchmal nicht so überrascht. Die ja, richtig gut. Also, vielleicht hätte ich noch ein paar Tage und Jahre damit gelebt hätte. Irgendwann habe ich es dann abgesagt. Schön, alte Sache, man kann es einfach abstellen. Und deswegen ist es jetzt, das Interessante bei dieser Impulsgeschichte ist, also es beschreibt die Welt als einen Haufen von Impulsen. Impuls geht raus zu einem System und das System verarbeitet es, schickt es zurück. Hier für die Musik heißt das, dass wir ein Impulsmuster haben, mit was für Wellenformen dann wir das Ganze füttern. Das ist dann erstmal durch die Methode nicht beschrieben. Können wir also beliebig machen. Und häufig ist dann so ein Teil dieser Ästhetik dann durch diese Wellenform. Ne? Jetzt kann man die Wellenform selbst wieder durch ein IPF erstellen, ne? Und dann wird es immer komplizierter und immer verschachtelter. Man kann sich aber dann auch erstmal auf so ein ästhetisches, ne, so ein Grundästhetik einigen, wie jetzt so eine Trommel oder eine FM-Synthese, wenn man so will, kann man auch mit einbauen oder so. Und dann hat man erstmal so ein Grundsystem, aber man merkt, es ist einfach lebendig. Ne? Aber so wie du es beschreibst und auch Simon vorher, ist es ja schon so, dass es gewisse Vorkenntnisse verlangt von dem, der jetzt das benutzt, diese IPF-Algorithmen. Also es ist nicht so, dass die jetzt so quasi, sag mal jetzt, du setzt dich hin, hast irgendwie Klavier, Gitarre oder in dem anderen Fall Zither und spielst was rein und das ist dann wie so ein Effektgerät und produziert jetzt da irgendwelche Klangwolken oder so ist es nicht, oder? Nee. Aber also kann es schon sein. Kann es auch man sein. Muss kann auch sein, ja. Man baut sich ein System mit verschiedenen Teilnehmern und das kann beliebig groß und komplex werden. Wenn ich das klein halte, gibt es gewisse Bereiche, wo man das sehr gut einschätzen kann, wo ich sage, ich habe einen Regler und Dreh da dran und der macht dann auch, was er soll. Der wird immer rauer, immer chaotischer und in die andere Richtung wird es eben sehr sauberer, klarer Ton. Und das funktioniert gut und das kann man auch abschätzen. Aber spannend wird es immer in diesen Bereichen, wo es so zusammenbricht oder wo es sehr chaotisch ist, wo ich sage, es funktioniert eigentlich immer sehr gut und gibt einen spannenden Ton, aber jedes zehnte Mal passiert gar nichts. Oder solche Fälle gibt es eben auch. Und da braucht man so ein gewisses Gefühl, sich an diese Grenzbereiche ranzuwagen und zu sagen, okay, ich weiß jetzt, bis dahin klappt es noch und danach wird es schwierig. Das ist auch das, was es in der wissenschaftlichen Betrachtung mathematisch schwierig macht. Die Gleichungen selber sind einfach. Und genauso ist es auch bei der Herangehensweise. Ich kann es eigentlich sehr musikalisch bedienen und sehr intuitiv. Ich brauche vielleicht gar keine Knöpfe. Ich kann sehr viel über den Anschlag machen und über die Anschlagsposition. Und das funktioniert gut. Aber wenn ich in extremere Bereiche, wenn ich komplexeres System habe, wie ein ganzes Gehirn mit zigtausend Neuronen, dann ist es natürlich, braucht es mehr Übung, das zu kontrollieren. Und diese Komplexität, ist die jetzt praktisch eine Einstellung für diesen Algorithmus oder bezieht sich die auch auf den Input? Also wenn du jetzt was praktisch einen chaotischen Input da dauernd rein gibst, entsteht dann eben auch noch weitere chaotischen Reaktionen vielleicht von diesen. Also letzteres bestimmt, aber man braucht gar keinen komplizierten Input. Ne? Das ist, beginnt ganz einfach und tut und macht die ganze Zeit irgendwas. Nicht irgendwas, ne? Das ist sowas. Ne? Sowas und, es hat man findet dann wieder Strukturen, aber wieder geht wieder hin und her. Man kann damit interagieren. Ne? Es ist, also, wir hatten zum Beispiel, wir hatten ja eine Ausstellung hier im Museum für Kunst und Gewerbe über Musik und künstliche Intelligenz und da haben wir auch eine Position gehabt, auch von Simon programmiert, dass sich da tapfer ins Zeug geworfen hat. Vielleicht erzählst du das am besten. Genau, da ging es um die Interaktion zwischen Musikern. Und wir haben praktisch gesagt, okay, man kann jetzt reingehen, der Boden hatte Sensoren und es lief Musik und ich konnte tanzen und die Musik hat sich dann meinem Tanz angepasst. Und da war so ein Fall, ich hatte sehr einfachen Input, also ich musste nur den Fuß auf den Boden setzen und das war der Input für die IPF und trotzdem hat es sich dynamisch an mich angepasst. Das war jetzt nicht wie ein Metronom, dem ich folgen musste, ich war aber auch kein Dirigent, der mir die Musik irgendwie gezwungen hat, das zu machen, was man selber will, sondern es war tatsächlich so ein Dialog. Man musste gucken, wenn man das Tempo ähnlich war, konnte man sich einigen, wenn man mit ganz anderen Tempi reinging, konnte man sich nicht einigen. Das war so ein Versuch, einen intuitiven Zugang zu so einem sehr komplexen mathematischen System zu schaffen. Okay, hören wir doch nochmal weiter eins. Die nächste Auswahl ist Virtual, oder ich bleibe mal beim kurzen Stück, Virtual IPF, ein Track, den ihr mir zugesandt habt. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es über die EPF-Algorithmen mit entstanden ist, würde ich denken, ja, Synthesizer mit Hüllkurven, Outswing und so weiter. War es aber nicht. Es war schon im Kern einfach ein FM-Synthesizer. Also wie der DX7. Nur wenn man kriegt vielleicht so die gleichen Sounds mit dem DX7 hin. Nur ich müsste jetzt tagelang rumschrauben und müsste meine Hüllkurven designen, um diese Verläufe zu kriegen. Und hier habe ich wirklich die IPF jetzt als Input für den DX7 genommen, habe das zwischengeschaltet. Und jetzt muss ich gar nicht mehr mich mit Parametern beschäftigen, muss mich nicht mehr mit den hunderten FM-Parametern befassen. Ich kann einfach jetzt wie ein Pianist wieder mich ans Klavier setzen und kann spielen und kann damit artikulieren. Und über das Artikulieren mache ich jetzt ein Sounddesign, wenn man so will. Also ich kann ganz intuitiv sagen, okay, wenn ich fester drücke, startet der Ton in diesem Fall in diesen slap-artigen Sounds. Und, und wenn ich leichter drücke, es gab ja teilweise klar erkennbare Tonhöhen, das ist bei leichtem Tastendruck. Und ich kann, wenn ich entsprechend das Keyboard sagen, wo drücke ich drauf, entsprechend verändert sich der Klang dann auch vom Obertongehalt. Und es ist einfach der Grundgedanke, einfach zu sagen, okay, können wir wieder bei sowas Anorganischem wie ein Synthesizer, der immer sehr verkopft ist und deswegen oft auch als steril beschrieben wird und vielleicht auch so langweilig, können wir den wieder so lebendig spielbar machen wie ein akustisches Instrument. Ja, klar, das ist ja auch, also man gerade die Entwicklung bei den Synthesizern hin zu diesen digitalen, die dann mit Menü und Untermenü und was weiß ich und wo war es denn jetzt und hatte ich das damals und jetzt ist es nicht mehr da und wo ist denn das und so weiter. Gut, okay, es gab ja davor noch diese analogen, also was weiß ich, diese Moog-Teile, wo man, da hatte man so Drehknöpfe und da war natürlich das Problem, diesen Drehknopf kannst du nie irgendwie reproduzieren, wenn du jetzt irgendwie, oh, ich habe jetzt einen tollen Sound und ja, ich habe mir dann irgendwann mal so ein Schablon, also praktisch so einen Vordruck gemacht, wo ich dann dachte, dann zeichne ich da ein, wo der Drehknopf jetzt an der Stelle ist. Aber das sind dann so Millimeter und daneben ist dann wird der Sound irgendwie überhaupt nicht mehr interessant und so. Gut, das scheint ja irgendwie damit irgendwie sich zu ändern. Aber wie formuliert du oder der Nutzer oder die Nutzer gegenüber dieser Software jetzt, was sie tun soll? Also gibt ihr da jetzt irgendwie, muss man da Programmiercode eingeben? Oder? Nein. Also so wie Simon das jetzt hier programmiert hat, ist das eben nicht mehr der Fall. Sondern man hat eine Software und kann eben viel weniger programmieren, als jemand einen Synthesizer machen kann. Also man kann das wirklich an der Tastatur dann selber machen. Ne? Und vielleicht aber mit einem zweiten Controller. Die Software weiß ja nicht jetzt, was die Tastatur umsetzen soll von dem. Also die Tastatur hat vielleicht jetzt so ein, was weiß ich, Drucksensibilität oder so, was weiß ich. Und da muss ja praktisch zu diesem Parameter Drucksensibilität irgendwie einen Befehl zu der Software gehen. Oder? Also wenn wir von der Physik von dem Instrument ausgehen, von der Gitarre beispielsweise, ich zupfe die Saite an. Das ist erstmal nur einmal kurz gebe ich Energie rein und dann passiert damit irgendwas, was die Gitarre eben so macht oder was eine Flöte macht oder wie auch immer. Und das passiert hier genauso. Ich gebe einmal kurz Energie rein und das mache ich in dem Fall über den Tastendruck. Und dann fängt die Software an zu rechnen. Die sagt, okay, ich bin ein entsprechendes System, ich bin in dem Fall so eine etwas komplexere Flöte, wo an der Seite ein Rohr absteht, so kann man sich vorstellen, eine Flöte mit einer Ecke drin, so wäre das jetzt, könnte das aussehen, was da mathematisch dahinter steckt. Und dann entwickelt sich das. Und dann entwickelt sich das System eben danach, wie viel Energie ich reingebe, wie schnell ich die reingebe. Wie es eben bei einem Zupfinstrument ist, wäre es hier sehr ähnlich, wo ich sage, okay, ich gebe dann eben in einer kurzen Zeit Energie rein oder ich dämpfe es noch etwas, ich spiele vielleicht ein Flageolet, ich spiele mit meinem Daumennagel oder mit dem Fleisch. Das gibt ja immer, ändert dann immer die Form. Und entsprechend würde ich dann hier bei der Taste eben sagen, ich drücke die schneller oder fester oder länger oder kürzer. Und die Software weiß dann, was sie damit machen soll. Also, oder woher weiß sie das? Das ist eben das Interessante. Es gibt eben diesen einen Teil, der nicht berechenbar ist. Und man kann es berechenbar machen, aber das ist nicht das Interessante daran. Auch wenn man es berechenbar machen würde, dann könnte man das mit einer anderen Software auch tun, sowas. Ne? So. Sondern man interagiert mit etwas Lebendigem. Ja? Man kann das, wenn man sehr, sehr viel übt, dann auch unter Kontrolle kriegen. Aber das ist vielleicht nicht das Interessante hier. Das Interessante ist, dass der kreative Akt, den man da hat, viel, viel interessanter wird, weil man häufig nicht genau weiß, was da passiert. Man geht schon in diese Richtung. Ne? Aber es passieren dann Sachen, die man nicht per 100% kontrollieren kann. So, das ist ja dann häufig auch bei der Improvisation so, dass man sich selbst überrascht ist von dem, was man dann da spielt. Und hier ist man sogar überrascht von dem, was dann rhythmisch passiert oder was dann Tonarten ist. Es ist nicht zufällig, ne? Aber es ist trotzdem interessanter. Es geht dann in eine neue Richtung. Und was Vergleichbares mit KI gibt es nicht oder ist der Ansatz ein ganz anderer? Der Ansatz ist ein ganz anderer. KI weiß nur, was es gelernt hat. Okay. Also KI reproduziert, wenn man Musik mit KI produziert, dann hat man meistens Stile, ne? In welchem Stil wir es haben, in Rock, in Pop, in Jazz, in irgendwas und dann reproduziert er das. Ne? Der Unterschied hier ist, dass das System selbst simuliert wird und das System selbst hat unendliche Möglichkeiten. Also nicht nur die KI weiß nur das, was man angelernt hat. Das System hat unendliche Möglichkeiten. Es kann alles nur Erdenkliche passieren. Und deswegen ist es die Überraschungsmoment ist viel, viel größer. Okay. Es hört nie auf, einen zu überraschen, sozusagen. Okay. Wie kann ich mir jetzt euren Auftritt bei dem Konzert vorstellen? Spielt ihr beide Instrumente oder? Ja, wir haben natürlich verschiedene Instrumente, Controller und so weiter, dann auch Installationen verschiedener Art, auch so mit realen Musikinstrumenten auch dann Interaktionen damit zu machen. Und das ist natürlich, jedes hat dann seinen eigenen Sound und seine eigenen Möglichkeiten und deswegen versuchen wir erstmal, das so darzustellen, was die einzelnen Instrumente so können. Und dann kommt es so dahin, dass wir Ensemblespiel versuchen, ne? Dass wir also mehreres damit kombinieren, so war zumindest bisher die Idee. Ah, ja. Wir haben ja 20 Minuten, wenn ich das richtig höre. Ja, so um den Dreh. Ja. Du wolltest ja gar nicht mehr. Was? Achso, nein, doch, ja. Das ist alles richtig. Ja, gut, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich meine, das Konzert beginnt ja um 20 Uhr und da treten noch ein Duo aus der Schweiz auf, ein Saxophon-Duo, Manuela Williger und Vera Wahl mit ihrer Komposition Eventuell. Das Duo heißt auch Eventuell und die Komposition heißt Eventuell Silence. Dann gibt es noch ein zweites Duo mit Xavier Fortin, Klarinette, Emilie Scrielli, auch aus Frankreich, Akkordeon Und dann ist euer, also wahrscheinlich auch so in der Reihenfolge, ist euer Auftritt. Und zum Schluss spielt das EMN-Trio mit Christoph Funabashi, Felix Mayer. Christoph Funabashi spielt auch Gitarre, Felix Mayer Posaune und Objekte und mir. Ich spiele Klarinette, Soundtable und Objekte. Also es sind so vier Akte. Und da... Das ist praktisch Teil des, also das ist das ganze Konzept für das Konzert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben uns ja zufällig, glaube ich, getroffen, wo du darüber gesprochen hast, dass ihr das machen wollt und dass das so in eurer Arbeit gerade ist. Und es war ja dann die Idee, das mal da so vorzustellen und auch so und das Publikum zu bringen. So. Ja, ja, wir danken für die Möglichkeit. Nein, das wollte ich jetzt damit nicht ansprechen. doch. Einer, nichts zu schreien. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auch wie das sich so dann praktisch so auf der Bühne, das ist für euch eine Uraufführung? Oder? Nein, wir haben ein paar Mal geprobt, aber live vor Publikum, also jetzt bei Kleinen haben natürlich für uns, ist es unser erster Auftritt. Okay, deswegen okay. Sind wir schon ganz aufgeregt. Ja. Und wir bringen unglaublich viel Zeug mit, wahrscheinlich viel. Ja. Also ich weiß, Rolf, du spielst Gitarre, ich weiß nicht, Simon, du spielst auch Gitarre? Oder ich spiele nur Zither. Genau, ich bin nur Zither? Zither-Spieler. Genau, insofern werde ich bei dem Auftritt auch Zither spielen. Zither und natürlich ein bisschen Keyboard. Genau. Also ein Zither, da gibt es ja nun auch, was weiß ich, die österreichische Zither, die ungarische Zither, ich weiß nicht, was. Genau, ich spiele eigentlich klassische österreichische Konzertzither. Bei dem Auftritt spiele ich jetzt eine elektrische Version, die ich mir vor 10 Jahren mal habe bauen lassen. Also auch deutlich tiefer als eine normale Zither, okay. Anders beseitet und. Okay, super. Ja. Ja, als ich ihn kennengelernt habe, zum ersten Mal, ich weiß es noch, er stand mit seiner Zither, habe ich ihn aufgefordert, den Erzherzog Johann Jodler zu spielen. Das hat er sofort tadellos performt. Und er hat dann nicht gleich die Zither im Kopf geschmissen. Als Zitherspieler muss man das können. Man ist abgehärtet, genau. Ja. Okay. Ja, hören wir nochmal das längste Stück, das ist Soundscape Jungle. Okay, hören wir mal rein. Thank you. Ja, gut, das war die Aufnahme. Jungle. Also waren das jetzt Original-Sounds, die da mit... Nein, das war alles reine IPF. Reine IPF, das okay. Das war der Versuch zu zeigen, dass das Ganze ja ein Lebewesen ist. Und dann kann man auch irgendwelche Lebewesen damit produzieren, die alles Mögliche okay. tun. Und vielleicht wie irgendwelche Vögel klingen oder wie irgendwelche Insekten oder irgendwas. Das war einfach so eine Herausforderung, ne? ob das damit geht und wie weit das kommt. Und das Interessante war natürlich, denn das sind ja keine wirklichen Vögel oder so. Ne? Aber schon auch, also jetzt nicht nur der Sound, sondern auch diese ganze Artikulation sowas. Das ist das System, was dann selber macht. Ne? Also manchmal definiere ein paar Parameter und dann lasse ich das laufen und dann macht das irgendwie quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, sonst wiederholt sich ja auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich irgendwelche Rhythmen da programmieren muss oder irgendwelche Klangfarben programmieren muss. Das kommt dann automatisch daraus. Also mit ein paar Parametern definiert man da so ein Lebewesen und dann ist es da am Tun und am Machen. So, ne? Okay, okay, okay. Das Ganze kommt hier aus einem Gehirn-IPF-Modell raus, sowas sonst. Ne? Also das, okay. Es geht nicht einfach so, da muss man schon ein bisschen komplizierter werden. Ne? Das ist jetzt natürlich ein sehr vereinfachtes Gehirn. Mhm. Aber trotzdem ist es schon ein Gehirn, wenn man das anders machen würde, dann wenn man es vereinfacht machen würde, dann würde diese Komplexität da nicht zustande kommen. Mhm. Gut. Es gibt immer noch vieles, was ich nicht verstehe, aber da müsste man wahrscheinlich ins Programmieren reinkommen. Nicht so bescheiden. Nein, ich meine, was heißt Gehirn? Also ja, Gehirn ist ja irgendwie... Neuronen, die also Gehirn besteht aus vielen Neuronen natürlich, die eben sich auch mit Impulsen unterhalten. Ne? Also man hat immer Nervenimpulse, die von einem zum anderen gehen. Das ist ja die Idee der Kulturtheorie, dass auch dann natürlich, wir haben zum Beispiel auch diese IPF inzwischen als eine soziologische und eine politische IPF, eine Stadtteil-IPF, Stadtplanungs-IPF formuliert, ne? Die dann in Beteiligungsverfahren eingesetzt werden soll. Ne? Weil da produziert sie auch so ein typisches Verhalten, dass sich eben in Planungsfällen, wenn man irgendwas bauen will, eine Autobahn, einen Flughafen oder auch eine Clubkultur hier und so weiter, Lärmprobleme mit den Nachbarn, was, dass das simulieren kann. Ne? Weil es hat schon den Anspruch, dass es in der Tat für alles funktioniert. Und das tut es auch, wenn man es dann richtig macht. Okay, aber das ist jetzt ja, also es ist jetzt eine Klang. Algorithmus, ist ja kein soziologischer Algorithmus. Doch, ist auch soziologisch. Also wie gesagt, das ist eine Kulturtheorie. Es hat schon den Anspruch, dass es wirklich für alles funktioniert. Okay. Und wir arbeiten auch schon mit Stadtplanern zusammen, mit Universitäten und auch Büros. Das soll nachher auch so ein Beteiligungsverfahren sein. Also wenn so was geplant werden soll, dass man dann, dass die IPF vorhersagen kann, was würde denn passieren? Ne? Also wenn wir das jetzt so und so einrichten würden, würde dann plötzlich die Kultur verebben, ne? oder würde das zu teuer? Ne? Das kann man ja häufig bei diesen extrem komplizierten Verfahren heutzutage nicht mehr richtig vorhersagen. Ne? Und da ist dann die Hoffnung, dass die IPF als Prognosealgorithmus dann funktioniert, um das richtig zu machen. Also es ist nicht nur ein Sound, es produziert nicht nur Sound, es produziert nicht nur das Gehirn. Wir haben auch das Gehirn natürlich überprüft, funktioniert der IPF-Gehirn, wie ein Gehirn funktioniert bei ein paar Parametern. Das tut sie ganz wunderbar und auch überhaupt nicht trivial. Und es soll natürlich dann ganze Gesellschaften, politische Ereignisse und so weiter, prognostizieren helfen. Das ist schon der Anspruch. Und du kannst dir vorstellen, dass dann ja auch die Warnung kommt, es kann ja auch von den Falschen benutzt werden. Ja, klar. Also das ist auch mit dem Feuer so. Kann man eine Mahlzeit zubereiten oder ein Haus niederbrennen. Klar. Das ist, aber im Endeffekt muss es dann natürlich bei diesem Beteiligungsverfahren, das soll das Ganze demokratisieren. Ne? Das also, wenn man das Ganze browserbasiert hat, dann kann eben jeder mal ausprobieren, was wäre denn, wenn wir das so und so bauen würden. Ne? Was käme denn dabei raus? Okay. Und wenn das genügend Leute, die sich auch dafür interessieren, ausprobieren, dann können die vielleicht auf ganz andere Lösungen kommen, wie dann so, was ich so ein Stadtplaner in der Stadt das hätte, ne? Oder ein Investor das machen würde. Das kann man nachher zur Abstimmung geben. Ach so, und das könnte praktisch über einen Browser gehen. Genau, also praktisch genau. Jeder kann zu Hause dann sozusagen seine Präferenzen eingeben oder seine Ideen und dann entwickelt sich daraus. Dann kann man selbst ausprobieren, wie würde das da, das ist auch ganz gut so für so einen Populismus-Detektor, ne? Wenn du alles so ganz einfach mal so und so, dann kannst du ja, probier's mal aus. Okay. So, ne? Ja. Also das ist natürlich das Ideal, da sind wir noch nicht, ne? Aber da arbeiten wir auch schon mit Stadtplanern zusammen und Unis da in diese Richtung. Ah, ja. Also es ist jetzt interessant, weil es ist eigentlich, ich meine, ihr seid ja, glaube ich, beide Musikwissenschaftler, so jetzt nicht mehr mit traditioneller Neumann-Schrift des 13. Jahrhunderts beschäftigt, sondern irgendwie schon lange ganz andere Bereiche. Früher mal. Ich will das gar nicht abwerten. Das ist ja auch ganz interessant. Klar. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Klischee-Vorstellung von Musikwissenschaftlern für viele. Nein, systematische Musikwissenschaft ist sowieso was anderes, klar. Wir machen musikalische Akustik, wir machen Signalverarbeitung, Softwareentwicklung, wir machen auch viel KI natürlich, klar. Wir machen aber auch Gehirnforschung, ne? Schauen mal EEG, fMRI, schauen da rein. Und wir sind als Musikethnologen unterwegs. Ne? Ich bin in Südostasien, China unterwegs und wollen wir die Ausstellung jetzt auch machen, da lassen wir die da nach hinten. Welche Ausstellung? Die Ausstellung, die wir im Museum für Kunst und Gewerbe hatten über Musik und KI, soll nächstes Jahr passieren in Shenzhen, bei Hongkong und in Chengdu. Und in Zhejiang vielleicht und nach Jinhua, wir werden sehen. Aber, aber ziemlich sicher ist Shenzhen und Chengdu. Aber jetzt als Musikwissenschaftler, wir sehen halt Musik als Ganzes. Ne? Man kann jetzt nicht einfach nur das Ganze psychologisch betrachten oder nur akustisch oder nur soziologisch oder so. Man muss alles miteinander kombinieren, sehen, dass es ein System ist. Und diese IPF ist halt ein Algorithmus, der in der Lage ist, das alles zu kombinieren. Mhm. Ist der dann, ich meine, gut, wenn es eine fertige Software entsteht, ist sie nicht mehr quelloffen oder so? Doch, natürlich. Ja? Ja, bei uns immer. Ja. Das ist nicht das Problem. Also das meistens so dann, das soll ja verbreitet werden, ne? So was, die Leute sollen das ja ausprobieren und so. Naja, es könnte ja theoretisch sein, dass sie jetzt eine Firma aufmacht, die verkauft die IPF-Software. Es wird bestimmt, also wenn Steinberg das jetzt kommerziell vertreibt, dann ist das natürlich... Ja, auch was kosten, ne? Genau, ja, die müssen ja von was leben. Ja, ja, klar, nee, aber das ist dann halt die, man muss es eben dann für den speziellen Anwendungsfall, den man hat, genau so konzipieren, dass es dann genau das tut, was es da tun soll. Und da ist dann natürlich noch ein bisschen Arbeit drin. Ne? Aber wenn das jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt für Musiker einfach eine Software sein soll, die jeder benutzen kann, das ist natürlich quelloffen für uns, ist ja klar. Also, ne? Das heißt, die kann sich auch weiterentwickeln noch. Ja, die Leute sollen ja daran weiterentwickeln und weiter rumprogrammieren. Und sowas. Das ist ja das Lustige dann, das ist ja auch eine Kulturtheorie. Das heißt, die Software ist ja dann Teil der Kultur. Die Software könnte dann selbst vorhersagen, wie sie später weiterentwickelt. Aber das müsste, muss man bedenken. Ja. So. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Es ist unglaublich spannend, in was für Gebieten das alles funktioniert. Das Tolle daran ist halt eben auch, dass das Skalen offen. Ne? Also man kann damit winzig kleine Systeme machen, wie so eine kleine Zitterrechner, eine Gitarre, oder man kann ein großes System wie so eine Gesellschaft rechnen. Ne? Und das mit ziemlich hoher Präzision weiterhin. Und das relativ klar, auf einfache Art und Weise. Mhm. Also das sind Möglichkeiten da damit, das ist einfach fantastisch. Mhm. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall hört sich das sehr spannend an. Ich bin gespannt auch auf das Konzert und vielen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid und für euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für die Einladung. Zu sprechen. Ja, vielen Dank. Ihr seid ja beide am Musikwissenschaftsinstitut, soweit ich das weiß. Nein. Ja, nicht? Ich bin im Legitimzentrum. Du bist am Legitimzentrum. Genau. Ach so. HFMT und HAW, also ich bin der HAW angestellt. Und bin okay. Und bin da dran, die IPF mehr Richtung musikalische Anwendung praktisch zu bringen. Das ist meine Hauptarbeit im Moment. Im Netz gibt es jetzt noch nichts so darüber, dass man da irgendwie so... Also ich habe, wer sich für die Sache an sich interessieren will, der lese mein Buch How Music Works, a Physical Culture Theory. Das ist bei Springer erschienen, auch relativ kleines Geld. Das kann man, wenn man an der Uni eingeschrieben ist, da auch umsonst runterladen. Ansonsten müsste man das für einen kleinen Obolus kaufen. Da ist dann auch die ganze physikalische Kultur mit historischem Hintergrund und was das Ganze überhaupt soll. Das ist auch eine gewisse Weise eine Philosophie, die dahinter ist. Aber auch dann die Grundlagen des Algorithmus. Und ansonsten haben wir natürlich viele Papers, in dem man das nachlesen kann, die finden sich auf unserer Homepage, also auf meiner Uni-Seite, ne, oder unter rolfbader.de kann man auch was finden. Oder Ich habe noch einige Patches, auch Pure Data Patches und so mal auf GitHub geladen. Das könnte man noch finden. Also Simon-Linke bei GitHub suchen. Vielleicht kannst du den Link auch nachher irgendwie nochmal reinpacken. Wer da Lust hat, mit rumzuprobieren, das sind so erste Ansätze. Da ging es eigentlich darum, wie man wie man Daten hörbar macht, da kam das eigentlich her. Aber da sieht man schon, wie die IPF funktioniert und kann damit rumspielen und kann das dann auch als was ja, vielleicht kannst du musikalisch sagen. Also ich hatte schon ein bisschen nach dir gesucht, auch als Möglichkeit des Verlinkens über die Ankündigung. Aber genau, aber ich kann die Patches schicken, da kann man, mit, kann man erstmal so rumprobieren, kann gucken, ob das für einen was ist und ob man da so einen Zugang zu findet. Sind natürlich schlecht kommentiert, genau, man muss sich durchquälen, aber da müsste man das Paper dazulegen. Wenn man beides hat, kommt man sehr schnell weit, ansonsten ist das natürlich ein harter Weg. Aber wie gesagt, ich sitze auch seit über 5 Jahren dran und die Ergebnisse haben wir gerade gehört, wo man 5 Jahren hinkommt. Genau. Okay. Ja, ja. Nein, wir haben auch vor, dass man da mal vielleicht einen Workshop zugeben würde. Das, auch das Konzert ist so ein Anlass, wenn sich immer mehr Leute dafür interessieren, dass man mal einen Workshop für Musiker oder für auch Programmierer macht, ne? Da, wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht mal ein kleines Symposium und so, dass sich das so langsam entwickelt. Okay. Ne? Okay. Na, sowas, spannend, das ist. Spannend. Aha. Ja, super. Ja, vielen Dank. Jedenfalls an die Hörerinnen und Hörer von FSK nur die kleine Information. Electronic Jam ist irgendwie verhindert. Ich habe es nicht ganz begriffen. Er hat es mir gerade aufs Telefon gesprochen und der wird also nicht auflegen. Das heißt, ich lege jetzt noch Musik auf, die ich ein bisschen vorher ausgesucht habe, die ich eigentlich heute spielen wollte. Ich kam jetzt gar nicht dazu. Die Gespräche waren immer so intensiv, dass wir länger gesprochen haben, als ich eigentlich vorgesehen habe. Aber das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache, ist von so einer Veranstaltung, das relativ flexibel zu gestalten. Ich spiele jetzt noch ein Stück von Martina Detjen und Gerd Martins, die beide auftreten. Das kann ich jetzt gleich nochmal rausfinden. Solange die Musik läuft, werde ich das rausfinden. Ein Ausschnitt von ihrer Probe. Oh. Thank you. Ja, das war Martina Detjen und Gerd Martins. Martina Detjen Stimme Elektronik und Gerd Martins Klavier. Die drehten als Mahairu auf am 13. Juni 2024, 20 Uhr in der Baustelle 1 Arnoldstraße 1, also Donnerstag, 13.06. Beide haben sich bei einem... bei einer Jam-Session am selben Ort kennengelernt, also bei der Baustelle 1, und diesen Ansatz der Improvisation als sehr passend füreinander herausgefunden. Und Martina Detjen ist sonst, arbeitet sonst in der Tanzimprovisation und als im Theater und hat eben in einer jetzt zusammen mit Gerd Martins diese Form des Duos entwickelt. Und davon hörten wir jetzt drei Ausschnitte. Ich habe noch ein paar mehr, aber die Zeit ist eigentlich schon überschritten. Klingding-Sendung geht normalerweise bis 0 Uhr. Und ich habe auch einige, die ich anspielen wollte, einige Tracks überhaupt nicht gespielt, unter anderem von Xyra Maat, die als Dr. Erkenntnis am 2.6. 16 Uhr im Kunstort Oberfett in der Billrothstraße 67 auftreten wird, oder eine Filmarbeit von Udo Dettmann, und beides präsentieren wird an dem 2.6., also ziemlich am Beginn von Blurred Edges. Blurred Edges beginnt ja am 31.5. Und von Xyra Maat habe ich einen Ausschnitt, der eben auch noch mal ein bisschen detaillierter, und wollte noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was sie macht. Vielleicht kann ich das ja noch machen. Ich glaube, wer jetzt noch am Radio sitzt, kann die Ruhe noch haben, sich das auch noch anzuhören. Und ich suche gerade mal den Text raus und dann auch den entsprechenden Track. Kleinen Moment. Das ist Türexploration. Türexploration von Xyra Maat. Danach wird es dann die Klingding-Nachtschleife geben. Aber erstmal zu dem Track, den Xyra Maat mir weitergegeben hat. Und da habe ich schon den Text dazu. Musik und Film oder umgekehrt. Erst war die experimentelle Musik von Xyra Maat eine Spiegelung des Lebens einer Prognosegutachterin, basierend auf Sounds aus Haftanstalten. Sie traf Udo Dettmann, Dezernat 5, Schwerin, einen alten Bekannten bei einer Geburtstagsfeier. Udo sagte, er mache jetzt unter einem Kunstfilm. Xyra Maat prompt, dann mache doch einen Film zu meiner Musik. So gesehen, geschehen und nun zu hören sehen im Oberfett ein eventuell verstörendes und zugleich hochinteressantes Werk. So die Ankündigung auf der Blurred Edges Webseite. Das ist die erste Veröffentlichung von Xyra Maat, die übrigens auch die regelmäßige Radiosendung Female Pressure bei FSK macht. Ich glaube, Donnerstag ist es nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, sorry. Ihre erste Veröffentlichung, sie seit 20 Jahren, nach vielleicht 20 Jahren, sie beinhaltet eine Reise in die Welt einer Prognoseexpertin, basierend auf Geräuschen aus Gefängnissen und ihren Erfahrungen. Die Texte sind auf Deutsch, alles andere erklärt sich selbst. Ein Konzeptalbum mit 9 Tracks, eine Dokumentation, eine Abstraktion, ein Hörbuch oder alles. Xyra Maat sagt, der Zuhörer soll der Richter sein. Sie liebt die Geräusche, das Experiment, die Reflexion des Gefängnisalltags, der vielen Menschen fremd ist. Xyra Maat hat schon eine längere, abwechslungsreiche Geschichte als Musikerin, auch als Veranstalterin, soweit mir bekannt ist, mit Veröffentlichungen und Kooperationen mit Chaosfilmen, Shine Charmy, Stadtfisch, Flex und jetzt Udo Dittmann. Die Sendung heißt Doktore, früher hieß sie Female Pressure, Doktore Xyra Maat, monatlich beim Freien Zentrum Kombinat. Und sie ist Psychologin und Kriminologin, war in den letzten Jahren auch häufiger Gast in Gefängnissen, natürlich mit dem Auftrag, ein Gutachten zu verfassen. Nun eine Reflexion dieser Zeit. Dr. Erkenntnis, eine digitale Veröffentlichung, wird vertrieben von MusikHub. Der Link kann man rausfinden. Und es ist auch erschienen auf Bandcamp, dieses Album. Und am besten guckt ihr nach Xyramat, da findet ihr eigentlich die ganzen direkten Links zu dem Album und zu dem Vertrieb MusikHub. Die Teilnehmer waren Akte, Papier, bedienstete Computerstimme, Fenster, Geräuschkulisse, Gefängnis, inhaftierte, Probealarm, Regen, Schlüssel, Sirene, Stifte, Straßenlärm, Türen, Vögel und Wind. Und jetzt der Track Türexploration von Xyramat. Thank you. Das war der Track Türexploration von der CD, von dem Album Dr. Erkenntnis, Fragezeichen, herausgebracht von Xyramat, und sie wird am 2.6., 2. Juni, 16 Uhr im Oberfett, Billrothstraße 67, auftreten zusammen mit Udo Detmann, und die beiden stellen die Sounds und den Film vor, den Udo Detmann gemacht hat. Und das war die Klingding-Sendung. Informationen über Blurred Edges gibt es unter der Webseite www.vamh.de oder www.blurrededges mit zwei R, Blurred Edges zusammengeschrieben.de. Informationen über die Klingding-Sendung gibt es unter www.hierunddahierunddah.de/klingding.html oder hierunddah.com, Kategorie Radio. Und die Sendung wird auch als Podcast in 2-3 Tagen verfügbar sein über die Podcast-Zugänge, die es so gibt im Netz, und am einfachsten über Anklicken über die eben genannten Webseiten, die Klingding-Webseiten, die es gibt. Ich konnte jetzt viele Tracks nicht spielen, die ich mitgebracht habe, die mir zugesandt wurden. Sorry für die Musiker, die vielleicht jetzt enttäuscht, die Musikerinnen, die da enttäuscht sind. Aber das wird in der nächsten Sendung am 17.05., dem zweiten Blurred Edges Feature, nachgeholt. Und im Juni gibt es dann eine Sendung mit Aufnahmen vom Blurred Edges Festival. Das bis dann. Und jetzt hören wir den Klingding Nachtloop mit Aufnahmen, mit den kompletten Aufnahmen, zum Teil schon angespielt, jetzt hier in der Sendung, aber natürlich immer unterbrochen. Es beginnt mit den Aufnahmen von Trinidad Martinez, Crowd Part 1 und 2, und dann nochmal der aus dem Piano-Zyklus Possible Music von Nikolaus Gerschewski. Das Stück Still Possible, dann spielt Samira Spiegel, die bei seinem Konzert auftreten wird mit Gitarre, Geige und Klavier, ein Stück von Garth Knox, The Raven. Dann gibt's die drei Aufnahmen mit Gisbert Watty, und dann die drei Aufnahmen mit Martina Detjen und Gerd Martins, dann die eben gehörte Türexploration, das circa in 55 Minuten. Dann die drei Aufnahmen von Simon Linke und Rolf Bader. Und dann geht es weiter mit einem kurzen Track von Dip, da spreche ich nächste Woche noch drüber, nächsten Monat drüber. Dann eine Aufnahme von, muss nachgucken. Der Track heißt auf jeden Fall Pull It, Push It von Guy Saldanha und anderen Musikern. Don't Tell It, glaube ich, heißt das Quintett oder Sextett mittlerweile. Dann Absolut Rien, weiß ich jetzt gar nicht, glaube ich. Das ist von Xavier Fertin zusammen mit einem Schlagzeuger. Klitsch ist, glaube ich, von Emile Scrilly, Akkordeon. Und dann zwei Tracks von Gregory Büttner, Schwebende Lasten 2 und 8. Und eine Aufnahme von Ilya Belorukov, Saxophon-Solo aus St. Petersburg von 2019. Und das wird die Klingding-Nachtschleife sein, die jetzt die nächste Zeit bis morgen, wahrscheinlich 12 Uhr, zu hören sein wird. Ich wünsche noch anregendes Hören und viel Vergnügen, und hoffentlich hören wir uns bei der nächsten Sendung am 17. Mai wieder bei FSK 93.0, 101,4 im Kabel oder über den Webstream. Ja, damit verabschiede ich mich. Tschüss. Thank you. Das ist ein Tier.